Svidrigailov saß in einem kleinen Nebenzimmer mit nur einem Fenster, das an den großen Saal angrenzte, wo an etwa 40 kleinen Tischen zu dem brüllenden Gesang eines Chores Kaufleute, Beamte und andere Leute Tee tranken. Von irgendwoher vernahm man das Zusammenprallen von Billardkugeln. Auf dem Tisch vor Svidrigailov stand eine angebrochene Flasche Champagner und ein zur Hälfte noch volles Glas. In diesem kleinen Zimmer befanden sich außerdem ein Knabe mit einer kleinen Drehorgel und ein kräftiges, rotbackiges Mädchen in einem aufgeschürzten, gestreiften Rock und einem Tiroler Hütchen mit Bändern. Es war eine Sängerin, etwa 18 Jahre alt, die trotz des Chorgesanges im großen Zimmer nebenan zur Begleitung der Drehorgel mit ziemlich heiserem Mezzosopran einen Gassenhauer sang. »Schon gut, genug«, unterbrach Svidrigailov das Mädchen, als Raskolnikow eintrat. Das Mädchen brach sofort ab und blieb in ehrerbietiger Erwartung stehen. Auch ihren Gassenhauer hatte sie mit einem ehrerbietigen und ernsten Ausdruck im Gesicht gesungen. »He, Philipp, noch ein Glas«, rief Svidrigailov. »Ich will nichts trinken«, sagte Raskolnikow. »Wie Sie wollen, ich habe das Glas auch nicht für Sie bestellt. Trink, Katja. Heute brauche ich euch nicht mehr. Geht.« Er schenkte ihr das Glas voll und legte einen Rubelschein für sie auf den Tisch. Katja leerte das Glas so, wie Frauen Champagner trinken, das heißt, ohne das Glas abzusetzen und in 20 Schlückchen. Sie nahm dann den Schein, küsste Svidrigailov auf die Hand, was er sehr ernst geschehen ließ, und verließ das Zimmer. Ihr folgte der Knabe mit der Drehorgel. Man hatte beide von der Straße heraufgeholt. Svidrigailov wohnte noch nicht einmal eine Woche in Petersburg und schon verkehrten alle auf recht patriarchalischem Fuß mit ihm. Auch der Kellner Philipp kannte ihn schon und bediente ihn äußerst unterwürfig. Die Tür zum Saal wurde geschlossen. Svidrigailov war in diesem Zimmer wie bei sich zu Hause und verbrachte hier vielleicht ganze Tage. Das Restaurant war schmutzig und gehörte nicht einmal zur Mittelklasse. »Ich war auf dem Weg zu Ihnen und wollte Sie besuchen«, begann Raskolnikow, »bin aber unversehens vom Heumarkt hierher abgebogen. Ich gehe nie diesen Weg und komme nie hierher. Ich gehe vom Heumarkt immer den Weg nach rechts. Auch der Weg zu Ihnen führt nicht hier vorbei. Doch kaum war ich eingebogen, da erblickte ich Sie hier. Das ist seltsam.« »Warum sagen Sie nicht ganz einfach, das ist ein Wunder?« »Weil es vielleicht nur ein Zufall war«,